Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So we've learned yesterday that we are supposed to have boldness, we are supposed to have confidence. Gestern haben wir gelernt, dass wir Kühnheit und Zuversicht haben sollen. We are supposed to know what His will is, which is everything to do with abundant life. Und dass wir wissen sollen, was sein Wille ist, nämlich alles, was mit dem Leben in Fülle zu tun hat. And then we know that heaven is always there for us, responsive. Und dann wissen wir, dass der Himmel stets für uns da ist, aufmerksam und bereit. Look what verse 15 says. That sounds a little bit confusing, but don't worry, it is not. Schau, was in Vers 15 steht. Das klingt ein bisschen verwirrend, aber keine Sorge, das ist es nicht. And if we know that he hears us in whatever we ask, we also know that we have obtained the request that we ask him. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, warum wir bitten, so wissen wir auch, dass wir bekommen haben, was wir von ihm erbitten. Now, first of all, the word know, it means that we have received, we have understood something. Zunächst einmal bedeutet das Wort wissen, dass wir etwas wahrgenommen, etwas verstanden haben. So, here is what John says. He actually uses a very specific word. Johannes sagt also Folgendes und er benutzt ein ganz bestimmtes Wort dafür. If we have perceived that God has attended to us, because that's one of the words that he says for here, in whatever we have demanded, wenn wir verstanden haben, dass Gott sich in allem, was wir erbeten haben, uns zugewandt hat, denn zuwenden ist eines der Worte, die er für hören verwendet, then we also know that we already have it. Dann wissen wir auch, dass wir es bereits empfangen haben. This is a perfect description of how faith works. Das ist eine perfekte Beschreibung dafür, wie der Glaube funktioniert. Because first you have to have this perception, this understanding, this clear conviction in your heart. Denn zunächst musst du diese Wahrnehmung, dieses Verständnis, diese klare Überzeugung in deinem Herzen haben. But whenever you demanded anything regarding Zoe life, that heaven has attended you. Dass, wann immer du etwas in Bezug auf das Zoe-Leben verlangst, der Himmel sich dir zugewandt hat. And that you already have obtained it before you actually see it manifest in your material life. Und dass du es bereits erhalten hast, bevor du es tatsächlich in deinem irdischen Leben manifestiert siehst. Do you remember how much time John spent in this context in chapter 5 convincing us about the Zoe life? Erinnerst du dich, wie viel Zeit Johannes in diesem Zusammenhang in Kapitel 5 damit verbracht hat, uns vom Zoe-Leben zu überzeugen? Do you remember how clear John made it that we don't have to ask for Zoe life because it has been given to us? Jesus is the source. Weißt du noch, wie deutlich Johannes machte, dass wir nicht um das Zoe-Leben bitten müssen, weil es uns bereits gegeben wurde und Jesus die Quelle ist? Do you remember how clear he made it that we should have boldness, confidence, demand the Zoe life? Weißt du noch, wie deutlich er gesagt hat, dass wir mutig und zuversichtlich sein sollen, wenn wir dieses Zoe-Leben einfordern? And now here he says that if we really have perceived, if we have accepted and understood, und jetzt sagt er, dass wenn wir wirklich erkannt haben, wenn wir akzeptiert und verstanden haben, that God has already attended to us when we demand this Zoe life, dass Gott sich bereits unser angenommen hat, wenn wir dieses Zoe Leben fordern, then we are going to obtain it, or in other words, then we are going to experience it. Dann werden wir es erhalten, oder anders gesagt, wir werden es erleben. My dear friend, there is no way you can experience Zoe life until you first are convinced in your heart it already belongs to you. Mein lieber Freund, du kannst das Zoe-Leben erst dann erfahren, wenn du in deinem Herzen davon überzeugt bist, dass es dir bereits gehört. I really like that the Greek is very interesting in this way. Mir gefällt wirklich, wie das im Griechischen auf eine sehr interessante Weise ausgedrückt wird. What the Passion here says, we also know that we have obtained the request. Wenn es in der Passion-Übersetzung heißt, so wissen wir auch, dass wir bekommen haben, was wir von ihm erbitten. Do you know what that means in the Greek? Weißt du, was das in der griechischen Sprache bedeutet? That we have grabbed hold of it with our hands. Dass wir es mit unseren Händen ergriffen haben. See, right here we see appropriating faith taught in a very beautiful way. Hier sehen wir, wie der besitzergreifende Glaube auf eine sehr schöne Weise gelehrt wird. You have to simply perceived by believing that whatever you demand in regard to Zoe life, God is attending to. Du musst einfach durch den Glauben erkennen, wahrnehmen, ergreifen, dass Gott sich um alles kümmert, was du für dein Zoe-Leben forderst. And then once you've made up your mind that this belongs to me, I believe it, it's my right. Wenn du dich entschieden hast, dass es dir gehört, dass du daran glaubst, dass es dein Recht ist. Then the Bible says, we also then know that we have laid hold of it with our hand, what we have demanded. Dann, so sagt die Bibel, wissen wir auch, dass wir das, was wir gefordert haben, mit unseren Händen ergriffen haben. So it doesn't say God has given it to us after we demanded it. It says we laid hold of it after we demanded it. Es heißt also nicht, dass Gott es uns gegeben hat, nachdem wir es gefordert haben. Es heißt, dass wir es ergriffen haben, nachdem wir es gefordert haben. I believe this is where so many Christians miss it and don't experience the goodness of God. Ich glaube, das ist der Punkt, an dem so viele Christen scheitern und die Güte Gottes nicht erfahren. They keep asking God, they keep begging God, they keep fasting and praying and trying to convince God. Sie beten und flehen Gott weiterhin an, sie fasten und beten, sie versuchen Gott zu überzeugen. Always living in hope, never having boldness and confidence. Leben immer in der Hoffnung und haben nie Mut und Zuversicht. Living in guilt and shame because they've done something wrong and now they're wondering, will God give me what I'm asking? Sie leben in Schuld und Scham, weil sie etwas falsch gemacht haben und fragen sich nun, ob Gott ihnen geben wird, worum sie gebeten haben. And now they take some misunderstood quotes from the Gospels and think they've got to keep asking, keep seeking, keep knocking, that God will finally then respond. Dann nehmen sie einige falsch verstandene Zitate aus den Evangelien und denken, dass sie weiter bitten, suchen und anklopfen müssen, damit Gott ihnen endlich antwortet. And the less they get things, the more they think they've got to keep insisting. Und je weniger sie bekommen, desto mehr denken sie, dass sie weiter hartnäckig bleiben müssen. No, my friend, Christian life is not so complicated and not so stressful. Nein, mein Freund, das christliche Leben ist nicht so kompliziert und anstrengend. You can be bold, you can be confident, because Jesus is the source of that incredible life and you have Jesus, therefore you have the incredible life. Du kannst mutig sein, du kannst zuversichtlich sein, denn Jesus ist die Quelle dieses unfassbaren Lebens und du hast Jesus, also hast du auch sein unfassbares Leben. And whatever you need to experience regarding this incredible life, you just demand it. Und was auch immer du in Bezug auf dieses großartige Leben erleben möchtest, fordere es einfach ein. You say, I demand my provision from heaven, and then you just keep saying, thank you, thank you, thank you for my provision. I'm so grateful. Sage, ich verlange meine Versorgung vom Himmel. Und dann sage einfach immer wieder, danke, danke, danke für meine Versorgung. Ich bin so dankbar. And then you now have made a decision that, look, I already know, I've grabbed it in my hands, and I don't care when it manifests, I'm not going to let it go. Du triffst die Entscheidung, ich weiß bereits, dass ich es mit meinen Händen ergriffen habe und es ist mir egal, wann es sich manifestiert, ich werde es nicht mehr loslassen. It's going to my experience, the healing belongs to me, the provision belongs to me, the great life belongs to me. Ich werde es erleben, die Heilung gehört mir, die Versorgung gehört mir, das großartige Leben gehört mir. And I'm not going to change my mind about it. Darüber ändere ich meine Meinung nicht. And I promise you. Und ich verspreche dir, that I will be back tomorrow. Morgen wieder da zu sein.